Die großen Fragen bleiben. Jährlich sterben weltweit etwa 1,2 Millionen Menschen bei Verkehrsunfällen. In den USA allein sind es rund 37.000 Verkehrstote, in Deutschland rund 3.000. Die meisten Unfälle gehen auf menschliches Versagen zurück, beispielsweise auf Fälle von Sekundenschlaf und Alkoholeinfluss oder auf Raser, die sich überschätzen. Sofern selbstfahrende Autos gut programmiert sind, würden diese Gefahrenquellen in der Zukunft wegfallen. Übrigens auch ein konsequenzialistisches Argument, in diesem Fall für das autonome Fahren. Die Frage lautet nun, wie soll man diese Autos für Notfälle programmieren? Der Autofall. Stellen wir uns vor, das System des selbstfahrenden Autos registriert, dass die Bremsen defekt sind. Es nähert sich einem Zebrastreifen, auf dem 5 Passanten gerade die Straße überqueren. Soll es das Auto links gegen das Haus steuern und den Fahrer opfern oder geradeaus weiterfahren und die Fußgänger töten? Der französische Psychologe Jean-François Bonfons und seine Kollegen haben an ihren Versuchspersonen etliche dieser Szenarien getestet. Spielt es eine Rolle, ob die Passanten Kinder oder Erwachsene sind, Männer oder Frauen, jung oder alt, sportlich oder übergewichtig, Menschen oder Hunde? Auf der Webseite der Forscher kann man den Test selbst durchspielen und so einen Einblick in seine eigenen Vorurteile erhalten. Überraschend ist das Ergebnis eines Teilversuches. Die Mehrheit der Probanden stimmte dafür, nur Autos zuzulassen, die in einer Notsituation den Fahrer opfern und die Fußgänger retten. Wie bei dem Weichenstellerfall hatten sie also starke konsequenzialistische Intuitionen. Doch dann kam die Frage, würden sie sich ein Auto kaufen, das im Notfall den Fahrer opfert? Darauf antworteten die Versuchsteilnehmer mit einem klaren Nein. Soziale und individuelle Moralvorstellungen gehen in diesem Fall also weit auseinander. Unsere pflichtethischen Intuitionen haben uns mit einer nützlichen Angsthemmung, andere Menschen zu töten, ausgestattet, insbesondere wenn wir es aus eigener Kraft tun wollen und sie dabei als Mittel zum Zweck benutzen. Gleichzeitig machen sie uns aber kurzsichtig für abstrakte Fälle, die Nachdenken erfordern.